9. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Weihnacht von Ernst von Wildenbruch. Die Welt wird kalt, die Welt wird stumm, der Winter tot zieht schweigend um, er zieht das Leilach weiß und dicht der Erde übers Angesicht. Schlafe, schlafe, du breitgewölbte Erdenbrust, du Stätte aller Lebenslust, hast Duft genug im Lenz gesprüht, im Sommer heiß genug geglüht, nun komme ich, nun bist du mein, gefesselt nun im engen Schrein. Schlafe, schlafe. Die Winternacht hängt schwarz und schwer, ihr Mantel fegt die Erde leer, die Erde wird ein schweigend Grab, ein Ton geht zitternd auf und ab. Sterben, sterben. Da horch, im totenstillen Wald, was für ein süßer Ton erschallt. Da sieh, in tiefer, dunkler Nacht, was für ein süßes Licht erwacht. Als wie von Kinderlippen klingt's, von Ast zu Ast wie Flammen springt's. Vom Himmel kommt's wie Engelsang, in Flöten und Schalmeienklang. Weihnacht, Weihnacht. Und siehe, welchen Wundertraum, es wird lebendig Baum an Baum. Der Wald steht auf, der ganze Hain, zieht wandelnd in die Stadt hinein. Mit grünen Zweigen pocht es an, tut auf, die selige Zeit begann. Weihnacht, Weihnacht. Da gehen Tür und Tore auf, da kommt der Kinder Jubelhauf, aus Türen und Fenstern bricht der kerzenwarmes Lebenslicht. Bezwungen ist die tote Nacht, zum Leben ist ihr Lieb erwacht. Der alte Gott blickt lächelnd rein, das lasst uns froh und fröhlich sein. Weihnacht, Weihnacht. Ende von Weihnacht, gelesen von Elli, Oktober 2012.